In der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa. Er mied Judäa, denn dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm: Du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen. Er selbst blieb in Galiläa. Nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Während des Festes hielten die führenden Männer des jüdischen Volkes nach ihm Ausschau. Wo ist er nur? Fragten sie. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch, sagten die einen. Nein, entgegneten andere. Er ist ein Volksverführer. Aber aus Furcht vor den führenden Männern wagte niemand, öffentlich seine Meinung über ihn zu äußern. Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt? Wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wer aus sich selbst herausredet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz. Mit welchem Recht wollt ihr mich also töten? Du bist von einem Dämon besessen, rief die Menge. Wer hat denn die Absicht, dich zu töten? Jesus erwiderte: Ihr seid alle noch immer ganz außer euch, wegen der einen Sache, die ich am Sabbat getan habe. Dabei habt ihr keine Bedenken, die Beschneidung, wenn es sein muss, auch am Sabbat vorzunehmen, weil Mose sie euch vorgeschrieben hat. Und eigentlich geht sie doch gar nicht auf ihn zurück, sondern bereits auf die Stammväter. Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu der Überzeugung gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn. Denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten: Wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Den Pharisäern blieb nicht verborgen, was die Leute über Jesus redeten. Darum schickten die führenden Priester und die Pharisäer Männer der Tempelwache zu ihm mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Da sagte Jesus: Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Die Juden sahen einander verständnislos an. Er will an einen Ort gehen, wo wir ihn nicht finden können. Wo soll das denn sein? Will er etwa zu den Juden gehen, die im Ausland leben und am Ende sogar den fremden Völkern seine Lehre bringen? Was meint er damit, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden? Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Von diesen Worten beeindruckt, meinten einige aus der Menge: Das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar: Er ist der Messias! Seit wann kommt der Messias aus Galiläa? Wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwache ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und Pharisäern gefragt: Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Rechtfertigten sie sich. Habt ihr euch auch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das ist doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Diese Leute, die verflucht sind. Aber Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, hielt ihnen entgegen: Seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Du bist wohl auch aus Galiläa, gaben sie zurück. Forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Daraufhin gingen sie alle nach Hause.